Hadith Nummer 36. Abu Huraira berichtete, dass der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Allah hat demjenigen, der auf seinem Weg ausrückt, Folgendes verheißen: Wer zum Kampf ausrückt, nur weil er an mich glaubt und die Botschaft meiner Gesandten bestätigt, den werde ich mit dem zurückkehren lassen, was er an Lohn oder Beute errungen hat. Oder ich lasse ihn ins Paradies eingehen. Würde es meiner Umma nicht schwerfallen, so würde ich niemals hinter einer Truppe daheim bleiben. Und ich würde mir stets wünschen, auf dem Weg Allahs getötet, dann wieder zum Leben erweckt, dann wieder getötet, dann wieder zum Leben erweckt und dann wieder getötet zu werden.